sehen nur leere Gesichter, unsägliche Angst, Aufbruch zur Flucht aus dem eigenen Land. Scherben hinterlassen und Scherben erwarten, Geister auf Auswegen, auf unsicheren Pfaden. Wohin mit mir, wohin und mit wem? Werde ich zurückkommen oder immer dort leben? Das Urteil des Schicksals hätte es anders gewählt. Doch mein Wille zum Leben wählt meinen Weg. Endlich angekommen, alles neu und fremd. Nichts hier wird einfach, weil mich keiner hier kennt. Neues Land, neue Wege, wird mich neu definieren. Wie mein Leben hier leben, will das alles kapieren. Ich will Teil dieser Welt sein, will ich am Rande stehen. Als Beweis, ich bin dankbar für den Beitrag an meinem Leben. Schlage Brücken durch Sprache, will sie lernen, will sie verstehen. Euer Land können lernen und will euch von meinem erzählen. Ich weiß, dass das alles für keinen hier einfach wird. Doch halte dran fest, weil es nur ein Zusammen gibt. Ein Zusammen, das ich ohne euch so nicht leben kann. Also fange ich an. Ich fange an, ich fange an. Und es fühlt sich richtig an. Was habe ich zu erwarten? Wem soll ich vertrauen? Wer hilft, wer misstraut mir? An wen kann ich glauben? Liegt mein Anker für immer? Endet hier meine Flucht? Tausende Fragen, auf die ich Antworten such. Doch will ich ein Leben in eurer Mitte und frei. Begegnung verbindet, sie hilft mir dabei. Neues Land, neue Regeln, heißt auch neues Probieren. Ich will mit euch leben und das kann funktionieren. Ich will Teil dieser Welt sein, will ich am Rande stehen. Wer's beweist, ich bin dankbar für den Beitrag an meinem Leben. Schlage Brücken durch Sprache, will sie lernen, will sie verstehen. Euer Land können lernen und will euch von meinem erzählen. Ich weiß, dass das alles für keinen hier einfach wird. Doch halte dran fest, weil es nur ein Zusammen gibt. Ein Zusammen, das ich ohne euch so nicht leben kann. Also fange ich an. Ich fange an, ich fange an. Und es fühlt sich richtig an. Egal woher, egal wohin, Neues soll kommen, Altes muss bleiben. Will mein Leben hier leben, will das Land hier verstehen, egal wo.